Erster als der König in seinem Palast wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum gegeben hatte, zweiter sprach der König zum Propheten Nathan, sieh doch, ich wohne in einem Palast aus Zedernholz, aber die Lade Gottes ist nur in einem Zelt. Dritter Nathan antwortete dem König, Tu, was du vorhast, denn der Herr ist mit dir. Vierter aber noch in derselben Nacht sprach der Herr zu Nathan, fünfter, geh und sag meinem Diener David, so spricht der Herr, willst du mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Sechster, ich habe in keinem Haus gewohnt, seit ich die Israeliten aus Ägypten geführt habe, bis heute, sondern ich bin in einem Zelt umhergezogen. Siebter, habe ich jemals, während ich mit den Israeliten unterwegs war, zu einem der Richter Israels, die mein Volk führen sollten, gesagt, warum baut ihr mir keinen Palast aus Zedernholz? Achter, deshalb sag jetzt meinem Diener David, so spricht der Herr, der allmächtige Gott, ich habe dich von den Schafweiden geholt, damit du der Anführer meines Volkes Israel wirst. Neunter, ich war bei dir bei allem, was du getan hast, und habe alle deine Feinde vor dir vernichtet. Ich werde deinen Namen so groß machen wie den der wichtigsten Menschen auf der Erde. Zehnter, ich werde meinem Volk Israel einen Ort bestimmen und es dort ansiedeln, damit es an seinem Platz wohnen und sicher leben kann. Böse Menschen sollen es nicht mehr unterdrücken wie früher, elfter, seit ich Richter für mein Volk Israel eingesetzt habe. Ich werde ihm Ruhe vor allen seinen Feinden geben. Der Herr sagt dir also, dass er dir ein Haus bauen wird. Zwölfter, wenn du stirbst, werde ich einen deiner Söhne zu deinem Nachfolger machen und sein Königtum festigen. Dreizehnter, er wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde seinen Königsthron für immer festigen. Vierzehnter, ich werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein. Wenn er Fehler macht, werde ich ihn wie Menschen bestrafen. Fünfzehnter, aber ich werde meine Gnade nicht von ihm nehmen, wie ich es bei deinem Vorgänger getan habe. Sechzehnter, dein Königshaus und dein Thron werden für immer vor mir bestehen und feststehen. 17. Genau wie der Herr es gesagt hatte, sprach Nathan zu David. 18. Da ging König David hinein und setzte sich vor den Herrn. Er sagte, wer bin ich, Herr, mein Gott, und was ist meine Familie, dass du mich so weit gebracht hast? 19. Das war dir noch nicht genug, Herr, mein Gott. Du hast deine Zusage für die Familie deines Dieners auch für die ferne Zukunft gegeben und mir die Zukunft meiner Familie gezeigt. 20. Was soll ich, David, dir noch sagen? Du kennst deinen Diener ja selbst, Herr, mein Gott. 21. Wegen deines Dieners und nach deinem Willen hast du all diese großen Dinge deinem Diener mitgeteilt. 22. Deshalb bist du groß, Herr, mein Gott, denn niemand ist wie du, und es gibt keinen anderen Gott außer dir, nach allem, was wir gehört haben. 23. Welches andere Volk auf der Erde ist wie dein Volk Israel, das sich ein Gott als sein Volk erwählt hat? Du hast ihm einen Namen gemacht und große und wunderbare Dinge für sie getan, indem du andere Völker und ihre Götter vor deinem Volk vertrieben hast. 24. Du hast dein Volk Israel für immer zu deinem Volk gemacht, und du, Herr, bist ihr Gott geworden. 25. Und nun, Herr, mein Gott, halte die Zusage, die du deinem Diener und seiner Familie gegeben hast, für immer ein und tu, was du gesagt hast. 26. Dann wird dein Name für immer groß sein, und man wird sagen, der Herr, der allmächtige Gott, ist Gott über Israel. Und die Familie deines Dieners David wird vor dir bestehen bleiben. 27. Denn du, Herr, der allmächtige Gott Israels, hast deinem Diener offenbart, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Diener den Mut gefunden, dieses Gebet zu dir zu sprechen. 28. Nun, Herr, mein Gott, du bist Gott, und deine Worte sind wahr. Nachdem du deinem Diener diese wunderbare Zusage gemacht hast, 29. Bitte segne die Familie deines Dieners, damit sie für immer vor dir besteht. Denn du, Herr, mein Gott, hast es gesagt, und durch deinen Segen wird die Familie deines Dieners für immer gesegnet sein.